Der Sprecher des Konsultativrates für die nationale Versöhnung gab am 25. November seine Stellungnahme ab. Darin hieß es: Vor weniger Zeit hat die südkoreanische Präsidentin Park Geun-hye im Blauen Haus eine Zeremonie für die Verleihung des Ernennungsbriefes für neue Verwaltungsbeamte abgehalten. Dabei verlieh sie den sogenannten Gouverneuren der 5 Bezirkskomitees im Norden den Ernennungsbrief, ließ sich mit ihnen fotografieren und handelte wahnsinnig. Diese absurde und lächerliche Handlung der bösen Frau im Blauen Haus ist ein Ausdruck ihres konstitutionellen und krankhaften Wahnsinns für die Konfrontation mit den Landsleuten und geht von einer List dafür aus, durch den Eindruck, als ob sie sich mit den Staatsangelegenheiten beschäftige, die sich erhöhende Kampfstimmung des Volkes zu besänftigen und um jeden Preis ihr hässliches Dasein zu fristen. Vom ersten Tag ihres Marktantritts an war sie im extremen Wahn der Konfrontation des Systems befangen und träumt bis heute, wo sie sich in der Klemme befindet, von der Vereinigung durch die Einverleibung. Das ist eine wohlbekannte Tatsache. Auch die Zeremonie für die Verleihung des Ernennungsbriefes für die Gouverneure der 5 Bezirke im Norden, die von der bösen Frau im Blauen Haus abgehalten wurde, ist ein Kettenglied der Umtriebe für die Verwirklichung ihres bösen Traums. Es ist die chronischen veralteten Kniffe der südkoreanischen Herrscher, bei jeder ernsten Herrschaftskrise lautstark von der Sicherheit zu reden und sich für die Konfrontation mit dem Norden einzusetzen. Die dumme Handlung von Park Geun-hye, die auch in der schlimmsten Krise nach der Konfrontation mit den Landsleuten verrückt ist, wird bloß ihren elenden Tod beschleunigen.